Erster, du musst wissen, in der letzten Zeit wird es schwer sein. Zweiter, die Menschen lieben dann nur sich selbst und Geld. Sie sind stolz. Sie hören nicht auf ihre Eltern. Sie sind undankbar. Dritter, sie haben keine Liebe und halten keine Versprechen. Sie sagen schlechte Dinge über andere. Sie hassen das Gute. Vierter, sie verraten Freunde und sind unvorsichtig. Sie denken, sie sind wichtig. Sie lieben Spaß mehr als Gott. Fünfter, sie tun so, als ob sie Gott lieben. Aber sie wollen seine Kraft nicht. Geh weg von diesen Menschen. Sechster, einige von ihnen gehen heimlich in Häuser. Sie beeinflussen schwache Frauen. Diese Frauen haben viele Sünden. Siebter, diese Frauen wollen immer lernen. Aber sie verstehen die Wahrheit nie. Achter, Jannes und Jambres waren gegen Moses. Diese Menschen sind gegen die Wahrheit. Ihr Denken ist kaputt. Neunter, aber sie werden keinen Erfolg haben. Alle werden ihre Dummheit sehen. So war es auch früher. Zehnter, aber du kennst meine Lehre und mein Leben. Du kennst meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe. Elfter, du weißt von meinen Leiden in Antiochia, Ikonium und Lystra. Ich hatte dort viel Schmerz. Aber der Herr hat mich gerettet. Zwölfter, alle Menschen wollen gut mit Jesus Christus leben. Aber andere Menschen werden sie deshalb schlecht behandeln. Dreizehnter, böse Menschen und Lügner werden immer schlimmer. Sie belügen andere. Andere belügen sie auch. Vierzehnter, aber du sollst bei der Wahrheit bleiben. Du hast sie gelernt. Du weißt, wer sie dir erklärt hat. Fünfzehnter, du kennst die heiligen Schriften seit deiner Kindheit. Diese Worte machen dich klug. Sie führen zur Rettung durch Jesus Christus. Sechzehnter, alle Worte in der Bibel kommen von Gott. Sie sind nützlich zum Lernen. Sie helfen uns, richtig zu leben. Siebzehnter, so wird ein Diener Gottes bereit. Er kann dann jede gute Arbeit tun.